Ja, wenn man den schönen Auftrag kriegt, über den Keynesianismus oder sogar über den Linken zu referieren, legt ihm eine Uhr bitte hier hin. Ich habe die Tendenz, ins Plaudern zu kommen und zu lang zu werden. Dann steht man vor einer ganz grundlegenden Frage. Die möchte ich zunächst mal artikulieren und dann methodisch erklären, wie ich die gelöst habe. Die Kritik am Keynesianismus kann sich eigentlich auf zwei höchst unterschiedliche Sachen konzentrieren. Das eine ist der Behauptung nachzugehen, wie falsch ist eigentlich die Welt eingerichtet, wenn alle Träume des Keynesianismus aufgehen. Oder anders ausgedrückt, wie schrecklich war das Leben eigentlich, als all das noch existierte, was man Vollbeschäftigung und tarifär gesicherte Arbeitsplätze und letztlich den Keynesianismus von Helmut Schmidt und seinem Modell Deutschland reflektiert. Und die zweite Frage ist eigentlich viel enger gefasst, sich zu fragen, ob Keynesianismus etwas ist, was funktionieren kann. Keynesianismus etwas ist, was seine eigenen Versprechen, nennen wir es mal ganz pauschal, Abmilderung der Krisenzyklen und Herstellung einer Gesellschaft, die man landläufig rheinischen Kapitalismus nennt, ob der Keynesianismus unter den Bedingungen einer veränderten Weltmarktkonkurrenz und unter den Bedingungen eines tatsächlichen Problems sinkender Grenzprofitabilität für das eigene Ideal sorgen kann. Weil ich eigentlich das erste viel spannender finde, fange ich damit an. Wie schrecklich ist eigentlich die Welt, wenn Keynesianismus funktioniert? Ich lese deswegen zwei Zitate vor. Natürlich von einem Autor, den ich außergewöhnlich wertschätze. An denen ihr sehen könnt, dieser Autor ist, würde man heute sagen, politökonomisch blind, hat Unrecht und ist zugleich großartig. Es handelt sich um Herbert Marcuse, den eindimensionalen Menschen, in dem von folgendem Konstrukt der Gesellschaftskritik, der fundamentalen Gesellschaftskritik ausgegangen wird, nämlich von dem Konstrukt eines unverhinderbar wachsenden Wohlstands, was über Emanzipation und Freiheitsgrade einer Gesellschaft gar nichts, aber auch gar nichts aussagt. Die Zitate zum Anfang, die trage ich vor. Sein des Kapitalismus höchstes Versprechen ist ein stets bequemer werdendes Leben für eine stets zunehmende Anzahl von Menschen, die sich in einem strengen Sinne kein qualitativ anderes Universum von Sprache und Handeln vorstellen können. Denn die Fähigkeit, subversive Vorstellungen und Bestrebungen einzudämmen und zu manipulieren, ist ein wesentlicher Teil der bestehenden Gesellschaft. Jene, ich versuche jetzt betont zu sprechen, die in der Hölle der Gesellschaft im Überfluss leben müssen, werden mit einer Brutalität bei der Stange gehalten, die mittelalterliche Praktiken und solche der frühen Neuzeit wiederbelebt. An anderer Stelle, das soll mein zweites Zitat sein, wenn ich es auf die Schnelle finde, heißt es im eindimensionalen Menschen, viel kürzer, folglich ist ein sich erhöhender Lebensstandard das nahezu unvermeidliche Nebenprodukt der politisch manipulierten Industriegesellschaft. Ist einmal eine bestimmte Stufe der Rückständigkeit überwunden. Es fällt sehr ins Auge, dass das ein Text ist, der in einer Zeit geschrieben wurde, Anfang der 60er Jahre, in der krisenhafte Entwicklung, wie wir sie jetzt beobachten können, undenkbar schien. Und ich verrate euch kein Geheimnis, wenn ich sage, auch die größten Denker und Theoretiker sind sozusagen empirisch konjunkturellen Beobachtungen unterlegen. Das heißt, ist die Gesellschaft krisenhaft oder die Ökonomie, haben wir es mit einer Flut von Schriften zu tun, die den nahen Zusammenbruch des Ganzen postulieren. Hat man mal ein Jahrzehnt des wachsenden Wohlstands, der wachsenden konsumtiven Möglichkeiten, so wird das als ewiger Zustand der Verfassung der kapitalistischen Welt prolongiert. Man kann also sagen, einerseits Marcuse ziemlich blind, andererseits aber der Kern wachsender Wohlstand, den er postuliert, ist kein Widerstand, ist kein Widerspruch zu der These, die Menschen leben in einer Hölle. An anderer Stelle des Buches schreibt er übrigens, dass die Lohnarbeit unabhängig von ihrer Entlohnung unerträglich ist. Wenn man das zum eigenen Maßstab macht und sagt, ja, das ist die Überlegung, die ich teile, dann ist man heute zunächst mal konfrontiert mit einer Fülle von Literatur, literarisch und natürlich politisch, analytisch oder soziologisch, wie ihr wollt, die dazu neigt, diese untergegangene Welt zu romantisieren. Sehr aufschlussreich fand ich eine meiner Urlaubslektüren, das Buch ist von Owen Jones, heißt Prolz, hat den Untertitel Die Dämonisierung der Arbeiterklasse. Es ist ein verdienstvolles Buch, weil auf diesen vielen Seiten dargestellt wird, dass diejenigen, die man in die Perspektivlosigkeit gestoßen hat, nun auch noch mit den mittelständisch widerwärtigen Ansprüchen, sie sollen wenigstens ethisch einwandfreie Menschen sein, konfrontiert werden. Das Buch hat ein paar Fehler, die man meinetwegen streng kritisieren muss, das ist nicht so wichtig. Es gibt Passagen der Beschönigung des Rassismus der weißen britischen Arbeiterklasse, aber das ist ja nicht mein Thema heute. Und in diesem Buch ist sozusagen alles, was in Klassenkämpfen verloren gegangen ist, also zum Beispiel die von Margaret Thatcher betriebene Zerschlagung großer Teile der industriellen Basis der britischen Industrie und der britischen Wirtschaft, wie etwa der Bergbau, die Stahlproduktion, also alles das, was man so mit solchen Begriffen wie Manchester und Liverpool verbindet, was ja nicht implodiert ist, sondern durch gewaltige Anstrengungen des Staatsapparats, die Macht der Gewerkschaften zu brechen, die Menschen in Streiks zu treiben, die sie nicht gewinnen konnten, kein Jota nachzugeben und sowas. Alles, was davor war, also vor dieser Zerschlagung, kommt in diesem Buch als geradezu heile Welt vor. Die Sozialstruktur war noch gut, die Menschen sozusagen meanderten noch zwischen Gewerkschaftstreffen und Kneipe. Sie waren noch als Proleten bei ihrem Fußballverein und es war noch nicht so jappi durchsetzt. Sie waren unheimlich kommunikativ und lieb zu ihren Kindern und die Nachbarschaftshilfe blühte. Und was das Wichtigste ist, immer die wiederkehrende Behauptung, die Menschen fanden noch eine Identität in ihrer Arbeit. Sie sind jetzt also vielfach arbeitslos oder im Billiglohnsektor in Großbritannien Gefangene. Und davor war es schön. Und man liest das Buch und denkt, boah, was musst du verdrängen, du netter Autor. Wie wenig Staublunge im Kohlebergbau gibt es, das Wort gibt es gar nicht in dem Buch. Wie determiniert war, dass man, wenn man dort arbeitete, durchschnittlich, sagen wir, 15 Jahre weniger Lebenserwartung hatte. Wie erschöpft war man nach der Arbeit. Also die ganze Welt, die ja tatsächlich besser entlohnt, tarifär gesichert, ohne Leiharbeit und sowas funktionierte, erscheint in diesem Bild und ist der krassest denkbare Gegensatz zu dem, was ich eingangs von Herbert Marcuse die Schilderung der Welt als Hölle geschildert habe. Ich glaube deswegen, dass es völlig richtig ist, dass sowohl analytisch als auch literarisch, was ja so ein bisschen mein Gebiet ist, jede lesenswerte Auskunft über die Blütezeit von Keynesianismus und rheinischen Kapitalismus oder Wohlfahrtsstaat, jede Qualität darauf basiert, ob die Menschen rückblickend oder damals geschrieben haben, die Unerträglichkeit dieser Welt darzustellen. Ich mache also eine ganz kurze Empfehlung, wenn ihr mal Lust habt. Der Büroroman, ein typisches Produkt von Walter E. Richards, Literatur der 70er Jahre. Die Leute, die da geschildert werden, die gehen kaputt. Die gehen richtig kaputt. Sie arbeiten im Verwaltungssektor einer mittelgroßen Maschinenfabrik. Sie haben keine Angst vor Arbeitsplatzverlust. Man kann nicht mal sagen, dass sie einen besonderen Arbeitsstress unterliegen, sondern sie müssen da einfach nur jeden Tag hin und diese eindimensionale, nervtötende Arbeit machen. Und zum Glück gehen sie kaputt im Sinne von alle Träume ihres Lebens. Alles, was man mal machen wollte, alle Hoffnung auf, na, dreimal muss mir doch wenigstens eine große Liebe begegnen, ertrinkt in diesem Büroalltag. Ein zweites vielleicht, weil es auch so einen schönen programmatischen Titel hat, Wunschloses Unglück von Peter Handke. Ich würde sagen, der Begriff Wunschloses Unglück ist die Überschrift, die man über den ganzen funktionierenden Keynesianismus auch setzen kann. Es ist natürlich ein Porträt seiner Mutter, die schon einen gewissen sozialen Aufstieg erlebt, aber die eigentlich alles, was im allerweitesten Sinne und so hilflos wie die Worte sind, mit Selbstverwirklichung auf seine Kosten kommen, zu tun haben könnte, verwirft zugunsten einer Disziplin. Und das einzig Autobiografische, was ich heute sagen werde, ist, wir als junger Mensch war ich ja im Kommunistischen Bund und wir hatten ja damals die Idee, dass es nicht so schön ist, seiner Klasse zu fliehen und dass wir deswegen in die Betriebe gehen sollten. Und die Ambition war so ein klein bisschen, dass man dort das Proletariat wach zu küssen hat. Die Sache war nicht so erfolglos, wie sie heute rückblickend beschrieben wird. Aber ich will ja nicht über unsere glorreichen Siege im Betriebskampf und im Versuch, eine antisozialpartnerschaftliche Strömung in der Arbeiterbewegung zu reorganisieren erzählen, sondern ich will nur eins sagen, in diesen 6 Jahren, die ich das gemacht habe, habe ich einen erheblichen Teil der Zeit in diesen Phoenix-Gummiwerken in Hamburg-Harburg verbracht, an so einem Rondell, das Turnschuhe produzierte, und der Arbeitsrhythmus war, dass alle 14,5 Sekunden ein Turnschuh fertig war, und da habe ich dann so rumgemacht, im Drei-Schichten-System. Es genügt zu sagen, es ist völlig undenkbar, dass ich überhaupt nur ein ähnlicher Mensch wie heute wäre, wenn ich das bis heute gemacht hätte oder sagen wir mal, als ich 56 wurde, zum Vorarbeiter befördert worden wäre. Es ist undenkbar. Es ist undenkbar, denn diese Arbeit in diesem Rhythmus erzeugt nicht nur sowas wie konkrete Erschöpfung oder Übermüdung oder Fertigsein, sondern sie ist eine Determinante für alles, was man sich irgendwann doch in dem, was man Freizeit nennt oder in dem, was man Bedürfnishaushalt nennt, prägend durchsetzen würde. Es ist also oft eine Lüge, wenn Leute meines Alters berichten, Sie seien Linke geworden aus Gründen ziemlich fernliegender Empörung. Am häufigsten wird genannt sozusagen der Nationalsozialismus und die kritischen Fragen an die Eltern, und dann wurde ich Links- oder Kommunist. Am zweithäufigsten oder gleich oft wird gesagt, der Vietnamkrieg hat mich so empört, dass ich weg musste vom leichten Leben, vom sogenannten Flippertum, von der Lust am Rauschgift, und musste ein ernster Kommunist werden. Beide Anteile gibt es. Aber unbedingt für mich in Anspruch nehmen will ich die These, ich bin das alles hauptsächlich geworden aus der abgrundtiefen Angst, ich könnte sonst so werden wie meine Eltern. Das ist ein drittes und ganz anderes Motiv. Denn meine Eltern sind sowas wie Aufsteiger des Keynesianismus. Meine Mutter Schneiderin, mein Vater Maurer. Und was die aufgebracht haben an unfassbarer Kraftanstrengung, um irgendwann Alt- und Besitzer eines Eigenheims vor den Toren Hamburgs zu sein. Was sie an Entsagung aufgebracht haben, um dieses Ziel, was im gesellschaftlichen Angebot war, zu realisieren, macht die Formel, dass sie ihr Leben verschenkt haben, nicht zur Phrase. Wenn wir das jetzt ein bisschen theoretisch resümieren und aus den anekdotisch-episodischen rausgehen, will ich sagen, richtig ist, dass unter der offiziellen Geschichte, also der Geschichte der Aufklärung oder der Geschichte der Entwicklung der Produktivkräfte oder meinetwegen auch der Geschichte der steigenden konsumtiven Möglichkeiten durchs Proletariat, unter der offiziellen Geschichte dieser Möglichkeiten des arbeitsteiligen Produzierens, das Instrument der Produktion als Anhängsel der Maschine zu sein, eine zweite Geschichte läuft, die Geschichte der Disziplinierung und Entsagung. Das Konkurrenzhafte, das weit über den direkten Konkurrenzkampf, da arbeiten sechs und einer wird Vorarbeiter irgendwann oder so, sehr weit über den Konkurrenzkampf am Arbeitsplatz hinausgeht, prägt bei den Menschen jede Faser in ihrem Alltag. Die Berechnung, die in so viele Gespräche, die ja dadurch zu dem Schrecken der Kommunikation regredieren, angelegt ist, wie muss ich sprechen, wenn es sich um einen Vorgesetzten handelt? Wie muss ich autoritär sprechen, wenn es sich um jemanden handelt, der was von mir will? Wie muss ich berechnen sein im Aufbau meiner sozialen Kontakte entlang der instrumentellen Vernunft? Also was könnte mir davon mal nützen? Allein wenn ich denke, wie viele Leute ich freundlich anlächle, weil ich denke, das könnte vielleicht mal was sein, es geht da schon eine unglaubliche Lebenszeit durch diesen Unsinn verloren. Die Bereitschaft oder das Wissen, dieser spezielle Arbeitszweig, in dem ich tätig bin, senkt meine Lebenserwartungszeit um ein statistisches Mittel, ist eigentlich ein unfassbares Opfer, das diejenigen, die tarifär gesichert zum Beispiel Industriearbeit betrieben haben, auf sich genommen haben. Die Transformation von Fremdzwang in Selbstzwang, also die Ersetzung des Aufpassers, des Vorgesetzten, des Zeitnehmers und so weiter, durch den Selbstzwang, die damit einhergehende Verdinglichung, in der der Einzelne sich selbst und sein Selbstwertgefühl als zweckgerichtetes, wertvollen Teil im Prozess der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion und nicht seine lebendigen Zwecke in den Vordergrund rückt. All das ist Keynesianismus. Das heißt, wenn wir sagen, dass die Prägung oder die Determination des gesamten Bedürfnisses Systems durch die Art des Produzierens bestimmt wird Man findet das bekanntlich ausführlich beim jüngeren Marx. Wenn wir sagen, dass das ganze Freizeitverhalten, das ja nicht schwer als Prolongierung, als Verlängerung des Rhythmus der Arbeitswelt zu durchschauen ist. Man muss ja nur einmal sich eine halbe Stunde an den Rand eines Fitnessstudios setzen und weiß, die haben keine Freude, die arbeiten. Dasselbe kann man abbilden, wenn man ein Volksfest und eine Achterbahn besucht. Also ich meine jetzt nicht nur das Unmittelbare, sozusagen der Transport des Arbeitens in die Freizeit über, welche Tätigkeit habe ich im Internet oder Buchungen oder sowas zu erledigen. Die Sehnsüchte, die von der Kulturindustrie, und zwar demokratisch, also im Sinne der Mehrheit befriedigt werden, sind Sehnsüchte, die auf der Unerträglichkeit des Arbeitslebens, seiner Konkurrenzhaftigkeit und der Tatsache, Anhängsel der Maschine zu sein, entstehen. Die Sehnsucht nun, möge mal etwas der Zerstreuung dienen, ist eine den Produktionsverhältnissen eingeschriebene. Und es ist völlig absurd, die Produktivkräfte nicht so zu diskutieren, dass in ihnen der Profitzweck, also das Profitverhältnis oder das Produktionsverhältnis eingeschrieben ist. Die Entsagung der Produzenten ist übrigens auch der wichtigste Ursprung aller Projektion. Also der berechtigte oder unberechtigte Hass auf Sozialschmarotzer basiert auf der Produktionsweise. Das Hineingeheimnissen von Lebenslust in Leuten, die ja gar nicht oft so lustig sind, ist Ausdruck dessen und ist Projektion dessen, unter was für Bedingungen die Menschen arbeiten. Ich kann euch versprechen, auch in der Zeit, als dreimal die Woche in der Bild-Zeitung stand, in der Hafenstraße, seien ständig Orgien von Gruppensex, war das nicht so. Es war nur so, dass diejenigen, die zu den Werften zur Arbeit mussten und sahen, dass da das Licht immer noch brennt, und zwar nicht brennt, um aufzustehen, sondern weil man noch nicht ins Bett gegangen war, diese Projektion benötigten, um ihren Hass zu kanalisieren. Wie gesagt, wenn man über Entfremdung und Verdinglichung spricht, also über die Lage von Lohnabhängigen in einer Mehrheit von Ländern, wie es sie einmal gab, in den hochindustrialisierten, unter Weglassung des Reichtumstransfers in die dritte Welt, was ich heute nicht systematisch verfolgen will, dann muss man über diese Entsagung sprechen und nicht darüber, wie schön das war. Ich gehe von hier aus über zu diesem Punkt 2, den ich angekündigt habe. Kann der Keynesianismus diese ganze verachtenswerte Scheiße wiederherstellen? Oder ist diese Option durch neuere Entwicklungen erloschen? Ist es sozusagen, ist der Keynesianismus oder der linke Keynesianismus, Keynes Plus, ein illusionäres Projekt, dessen Wirkung heute in der Weltmarktkonkurrenz und die notwendigen Behebungen der Probleme mit dem tendenziellen Fall der Profitrate in Sektoren der materiellen Produktion hinfällig geworden ist, untauglich ist? Kann er vielleicht nur temporär Krisen verschieben, die dann umso explosionsartiger sich entladen müssen? Oder ist der Keynesianismus, auch darüber will ich ein bisschen reflektieren, vielleicht nur ein Phantom? Etwas, das sich in der Herrschaftspraxis von Staatsparteien der nächsten Jahre überhaupt nicht in Realita wird spiegeln können. Ich brauche dafür, weil ich später etwas schematisch werden muss, um diesen Fragen nachzugehen, eine kleine Orgie von Relativierung vorwegschieben. Denn ihr wisst ja, wenn man nicht weiter weiß, sagt man gerne mal, das musst du dialektisch sehen. Also alles, was ich ausführen will, ist erstens keine Schmähung des wirklich Graduellen. Und wenn wir das Graduelle kleineres Übel nennen, dann kenne ich die rhetorische Wende, dass man lieber das Wort Übel als kleiner betonen soll. Aber alles, was ich sage, ist keine Schmähung des Graduellen und hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt die Behauptung aufstellen will, dass die zum Beispiel die deregulierten Arbeitsverhältnisse irgendeine freiheitsstiftende Schönheit gegenüber den alten tarifär gesicherten und ohne Leiharbeit und sowas auskommenden in sich bergen. Ich sage das deshalb, weil zu den Schrecknissen der Zeit, in der man lebt, auch wenn das heute nicht mein Thema ist, gehört ja die Idealisierung der Scheiße, in der man steckt. Es ist, man muss eigentlich nur 50 Seiten so eines Buches lesen wie die digitale Bohème. Dann weiß man, was ich meine. Leute kommen aus dem Dreck und der Armut und der Abhängigkeit und den Powercellen auf eBay nicht raus und romantisieren das als Freiheitsbegriff, weil sie nun immerhin keinen direkten, materiell sichtbaren Vorgesetzten haben. Das ist wirklich so schlimm, wie die untergehende Gesellschaftsschicht des Krämerladens, den es in meiner Jugend noch gab, wo die Leute damals sowas verdient haben wie 6 Euro die Stunde, aber mir unbedingt erzählen wollen, wie schön es ist mit ihrem Krämerladen, weil sie keinen Chef über sich haben. Zweitens, alles, was ich sagen will, soll keine Leugnung von Spielräumen, die in Niederlagen oder relativen Siegen in Klassenkämpfen entstehen, die also gesellschaftliche Kräfteverhältnisse spiegeln, begründen. Man denke etwa, und so bescheiden bin ich tatsächlich, an die signifikanten Unterschiede der Kampfkraft etwa der deutschen und der französischen Arbeiterklassen. Selbstverständlich ist alles, was ich sagen werde, nicht so eng determiniert, dass daraus zu folgern wäre, es lohne sich nicht, reformistisch zu kämpfen, sondern ein paar Sachen haben die da abgewehrt, die in Deutschland einfach durchgewinkt wurden und haben das abgewehrt durch Maßnahmen, die doch so ein klein bisschen Lebensglück für mich bedeuteten, wenn sowas in Deutschland in der Luft läge. Drittens oder C will ich sagen, ich will nochmal betonen, dass es, und ich benutze jetzt ein hilflos normativ antianalytisches Wort absichtlich. Es gibt tatsächlich sowas, und das müssen wir moralisch nicht so streng beurteilen, wie Menschen, die anstreben, eine menschenfreundliche Herrschaft und Regierung des graduellen Unterschieds zu konstituieren. Natürlich sind das Langweiler. Wer würde das leugnen? Aber ich glaube, das gibt's wirklich. Und D, ich postuliere nicht, ganz und gar nicht, dass all das, was vom ideellen Gesamtkapitalisten, also dem Staat und dem geschäftsführenden Ausschuss in Form einer Regierung ins Werk gesetzt wird, was ja sehr häufig eine objektive Notwendigkeit zum Zwecke der Sanierung der Profitrate oder des Bestehens oder gar Siegens in der Weltmarktkonkurrenz ist. Ich postuliere keineswegs, dass das, was die da ins Werk setzen, ganz immanent gesprochen, immer richtig sein muss. Es gibt eine furchtbare Verwechslung des Begriffs ideeller Gesamtkapitalist mit dem Gedanken, dann macht er wohl im Namen der ganzen Klasse, die er repräsentiert, durchaus gegen partikulare Kapitalfraktionen, immer das Richtige oder das Notwendige. Das glaube ich nicht. Ich lasse also offen, ob ich das überhaupt ermitteln kann, ob es meine Schwäche ist, kapitalistisch richtig und falsches Handeln in der Weltmarktkonkurrenz als richtig oder falsch nicht behandeln zu können oder ob es der Wahrheit entspricht, festzustellen, das kann gar kein Mensch. Für diesen Punkt, der mir wichtig ist, ein paar ganz kurze Beispiele. Abzug vom Gesamtprofit einer Nationalökonomie ist immer wieder unterproduktive Sektoren, die also bezuschusst werden müssen oder wie man sagt, subventioniert werden müssen, untergehen zu lassen, auch gegen die Kapitalfraktion, die auf diesem jeweils in der Weltmarktkonkurrenz nicht produktiven Sektor führend sind. Das ist das Prinzip. Dieses Prinzip erkannt zu haben, bedeutet nicht, daraus sozusagen den Maßstab zu machen, wer subventioniert, macht was falsch. Wenn Subvention, die zweifelsfrei Abzug vom Gesamtprofit ist, kann ja auch dienlich sein, dass in einer notwendigen Zerschlagung von Produktionsmitteln, also dem Untergang einzelner Branchen, derjenige, der vorübergehend diese staatliche Subvention bekommt, dadurch den Atem bekommt, dass ein anderes Konglomerat untergeht. Also ich will ausdrücklich sagen, ich weiß sowas nicht. Wie war es ein Fehler der britischen Standortpolitik, so radikal zu deindustrialisieren, wie sie es getan haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß, der britische Bergbau, Kohle, Automobilindustrie war nicht profitabel. Und sie sind auf die Idee gekommen, via Thatcher, das müssen wir zerschlagen, das belastet unsere Standortpolitik, unseren Gesamtprofit zu stark. Ob es aber richtig war, sozusagen so einen großen industriellen Sektor an andere Nationen, die als Weltmarktkonkurrenten in Erscheinung treten, abzutreten, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nicht beurteilen, ob, nehmen wir sowas aus der heutigen Politik, wenn Obama stolz darauf ist, General Motors relativ zu retten, ob er damit dem Gesamtkomplex US-Imperialismus und Stellung auf dem Weltmarkt sozusagen einen Gefallen tut oder einen Schaden zufügt. Ich weiß es nicht, ob nicht diese Maßnahme dazu führt, dass andere große Automobilindustrien untergehen, weil der US-Staat diese nicht profitablen im Moment schützt oder bezuschusst. Ich weiß es nicht. Und selbstverständlich gibt es bezüglich der Weltordnungskriege kein determinantes richtig und falsch. Wir können vielleicht nachträglich sagen, dass einige Kriege, die die USA geführt haben, in der Ambition nicht aufgegangen sind. Ich meine damit nicht, ob da dann im Irak Menschenrechte waren oder nicht, sondern es war eine Berechnung, dass diese Kriege sich lohnen sollten. Dass man damit Hegemonie über bestimmte Weltregionen, in denen bekanntlich die Ölproduktion eine besondere Rolle spielt, kriegt. Dass sich die Kosten des Krieges, die ja Abzug vom Gesamtprofit eines nationalen Kapitals sind, sozusagen positiv durch die Gegenrechnung aufheben lassen, was man an Sonderpreisen für Öl, an Schürfrechten und so weiter hat. All das kann ich nicht beurteilen. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist zum Beispiel, exemplarisch betrachte die Behandlung Griechenlands und ähnlicher Kandidaten. Einigkeit sozusagen aller Fraktionen der herrschenden Klasse besteht in dem Ausgangspunkt. EU und Euro haben Deutschland, haben dem nationalen Interesse seiner ökonomischen Ambitionen genützt. Das muss man den Deutschen beibringen. Nützt uns. Völlig nationalistisches Argument, aber irgendwann haben sie gesagt, ja, nützt uns wohl. Ist nicht nur, dass jetzt der Grenzverkehr leichter ist oder sowas, sondern nützt uns. diese Grundidee, die also bis zu den bayerischen Deppen vorgedrungen war, war irgendwie nur ein Wirtschaftsraum dieser Größe kann der Wirtschaftsmacht und politischen Potenz der Vereinigten Staaten von Amerika Paroli bieten. Zu der Zeit, als die Konzepte gemacht wurden, war sozusagen das Argument China noch viel weniger oder gar nicht präsent. Der Unbehinderte, nicht durch Zölle, Währungsmaßnahmen und so weiter, Zugang zu Reichtümern der sogenannten Partner war nur so zu gewährleisten. Eigentlich scheint mir klar, wenn ich mir sozusagen, was keine schöne Arbeit ist, das Gehirn der deutschen Standortlogik zerbreche, ganz immanent, dass Deutschland vom Zerfall von EU und Euroraum enorme Verluste erleiden müsste. Wir wissen, der Export würde einbrechen. Die Wirtschaftsprüfer von McKinsey haben gerade beziffert, dass die jährlichen Verluste in so einem Fall nur für Deutschland, zwar nur im Jahr, bei 165 Milliarden Euro liegen. Und ihr müsst einfach denken, die können es auch nicht ausrechnen. Ihr könnt es auch mal 3 nehmen, dann ist die Zahl irgendwie beeindruckender. Das ist egal. Nein, was wir von Wirtschaftsweisen glauben, dass das eher hauptsächlich Männer und weniger Frauen der Propaganda und nicht der Erkenntnis sind, das ist ja wohl einigermaßen. Deswegen schreibt zum Beispiel der BDI, der diese Schätzung von McKinsey viel zu schwach findet, der sieht in so einem Fall die Akkumulationsfrüchte einer ganzen Dekade verloren gehen, also spricht von einem Verlust von 1 Billion Euro. Das ist weit oberhalb der anderen Schätzung. Eigentlich denke ich also, und dabei bedenke ich auch die Macht des BDI, könnte man deshalb schlussfolgern, die Einsprüche des Verbandes der Familienunternehmer, einiger Teile von CSU und FDP, einer Schar von Professoren, müssten chancenlos sein gegen diese Rhetorik. Müsste man Mäßigung einwenden. Es ist einfach nicht klug, wenn man gewinnt, auch noch zu sagen, dass in Europa wieder Deutsch gesprochen wird oder sowas. Das sind ja die Ratschläge von Helmut Schmidt. Lass uns siegen, aber nicht so böse über die anderen reden. Eigentlich, oder Exempel statuieren oder so ein Blödsinn auch noch zu sagen, eigentlich müsste aus dieser Sichtweise folgern, dass Deutschland angesichts als Gewinner via EU und Euro bereit sein müsste zu einer gewissen Alimentation derer, die in dieser Konkurrenzschlacht, man nennt das Südeuropa, das ist aber oft falsch, die Unterlegenen waren. Es müsste also eigentlich aus imperialistischer Logik zu sowas wie gewissen Zugeständnissen, sagen wir Streckung von Zeiträumen, Streckung des Grauens zu Eurobonds, zu irgendeiner Form von Anlehnung an Länderfinanzausgleich kommen, also zu dem, was so böse Transferunion oder so genannt wird, kommen. Und da müsste ein Teil dieser riesigen Surplus-Profite der deutschen Nationalökonomie reinfließen. Aber letztlich, ich weiß das nicht, ob sie es machen. Ich weiß, dass historisch nicht gerade selten der Wahn über das rationale Kalkül triumphiert hat. Und manchmal denke ich, die größte Gefahr besteht, wenn man die Deutschen darüber auch noch abstimmen ließe. Dann gewinnt der Verband der Familienunternehmen mit seiner Kleinstaaterei und hier ist nicht mal ein ordentlicher, interessengeleiteter Imperialismus am Werk. Das erschrickt einen dann. Ich fasse das bis hier Gesagte zusammen. Ich bestreite den kämpferischen Reformismus oder Linkskeynesianismus nicht, dass er einzelne Vorschläge oder Vorstöße machen kann, die eine Linderung von Lebensbedingungen von Millionen bedeuten und kapitalistisch rationale Folgen hätten. Denn in der Geschichte sehen wir oft, dass es zu einer Verschränkung von kapitalistischer Notwendigkeit, nehmen wir das gebräuchliche Wort, notwendiger Modernisierung und Verbesserung der Lebenslage oder Milderung der Lebenslage von Menschen durchaus gibt. Ich glaube, das historisch bekannteste Beispiel ist, dass die Arbeiterbewegung vor, weiß nicht, 120 Jahren kämpferisch dafür eingetreten ist, oder auch schon ein bisschen eher, kämpferisch dafür eingetreten ist, die Arbeitsdauer zu limitieren. Und dass die klügere Teile der Kapitalfraktion aus Sorge, dass die Arbeiterklasse sich sonst nicht reproduzieren kann, diese Einsicht auch hatte. Dass man deswegen überhaupt nicht von guten Menschen oder mitfühlenden Bismarck oder sowas sprechen muss, sondern sagt, manchmal ist es so, dass notwendige Kämpfe der Subaltern in eins fallen können mit objektiven Notwendigkeiten oder Modernisierungsmöglichkeiten der klügeren Teile des Kapitals gegen Fraktionen. Deswegen gibt es ja idealen Gesamtkapitalisten. Also ich will sagen, gegen einzelne Maßnahmen, die mich langweilen, an Teil 1 meiner Ausführungen denkend, an Marcuse und die Hölle denkend, habe ich keine Einwände. Also meinetwegen kann Zwangsanleihe kommen. Es kann auch Reichensteuer ruhig kommen. Es kann auch Reform der Erbschaftssteuer geben. Vielleicht mildert das ein Teil der Staatsschuld. Das wird gerade vorgeschlagen. Die 8% der reichsten Deutschen sollen 10% ihres Einkommens abgeben bei einem Freibetrag von 250.000 im Jahr. Und haben irgendwelche Leute ausgerechnet, das bringe. Das sind natürlich typische linke Keynesianer, die sowas ausrechnen. Ne? Das bringe dann 230 Milliarden Euro jährlich. So sollen sie machen. Ne? Keine Chance, oberhalb der Bemessungsgrenze angesiedelt zu sein. Und wenn das dann notwendig ist, ist es ja vielleicht wirklich notwendig. Ich finde, es werden auffällig viele besonnene Bourgeois gerade durch die Fernsehsendungen getrieben. So furchtbare besonnene Bourgeois, die irgendwie sagen müssen, sie finden auch, dass sie zu wenig Steuern zahlen. Ekelhafte Gestalten, die sehen auch noch so. Ich denke, bestimmt sagt das übermorgen auch Günter Jauch. Und dann kriege ich diesen Reflex, dass ich den lieber ein Steuergeschenk machen möchte. Aber das wäre bestimmt unvernünftig. Also, ich wollte sagen, über diese Möglichkeiten kann ich eigentlich immer wenig Auskunft geben. Es gibt aber sowas. Und unappetitlich wird das für mich erst, widerlich wird das für mich erst, wenn der staatsfixierte Reformismus seine objektiven Bagatellen, die er vorschlägt, mit einer erlogenen Wirkungsmacht ausstattet. Also eine unzutreffende Wirkungsmacht behauptet. Ich kann euch alle diese Sammelbände zum Beispiel zeigen, aus der Welt von Attac und eine andere Welt ist möglich und so, wo die Forderung nach Einführung der Tobin-Steuer oder Finanztransaktionssteuer, die für mich auch darunter fällt, kann man machen. Irgendwie ist das kapitalistische Logik auch, ne, dass man Geldgeschäfte ein bisschen besteuert, weil man ja auch Warengeschäfte besteuert. Dass also diese Bagatellforderung sehr oft mit der Behauptung verknüpft wurde, und ich zitiere hier nichts Außenseiterisches, dass so eingetriebene Geld reiche, um den Hunger in der Welt zu beseitigen. Genau an dem Punkt fängt die Schweinerei an. Die Schweinerei ist nicht, dass irgendwelche minderbegabte Kretins sich die Tobin-Steuer ausgedacht haben. Das ist nun mal so. Das ist so, wie dass es regnet auch oft in Hamburg. Also bestimmte Sachen kriegst du nicht aus der Welt. Aber die Schweinerei fängt mit der Behauptung an, mit dieser Einnahme sei der Hunger auf der Welt auszurotten. Und das ist... Ähnlich widerlich sind dann die Feiern, wenn die wenn irgendeine Regierung sich zur Tobin-Steuer bekennt. Ich weiß immer nicht, ob ich die lieber verprügeln möchte, die dann feiern, oder die FDPler, die dagegen waren. Weil meine Gefühle des Angewidertseins sind ungefähr gleich groß. Was passiert da? Es passiert da etwas, das eine dominante ideologische Denkform der Welt, in der ich lebe, sozusagen auf die Spitze treibt. Gerade solche, die eigentlich gar nicht die schlimmsten sind. Ich könnte das jetzt so bebildern an so einem Heft wie dem Prager Frühling. Sie sind nicht die schlimmsten, weil sie sind irgendwie nicht so germanophil und so, erschrecken sich nicht, wenn jemand schwul ist, und schreiben auch mal im Heft, dass es ganz sinnvoll ist, wenn man Englisch sprechen kann, und sind keine Anglizismenjäger und sowas. Sind alle so bei diesem Pack nicht die schlimmsten. Und worauf ich hinaus wollte, ist, in so einem Heft findet man so ein Punktsystem. Was wirkt wie? Erbschaftssteuer 3 Punkte, weil Minderung der Staatsfinanzen um. Reichensteuer 4 Punkte, weil. Manchmal gibt es auch ökologische Punkte. Manchmal weiß man auch ganz genau, Stärkung der Binnennachfrage beseitigt dann mal so 800.000 Arbeitslose. Mindestlohn bringt wiederum die Rentenkasse in Ordnung und so. Alles ist mit Punkten gemacht. Natürlich ist es Blödsinn, aber dieses Punktsystem, das knüpft an ein ganz dominantes bürgerliches Bewusstsein, dass man die Schattenseite oder eine Schattenseite der Aufklärung nennen könnte oder der bürgerlich-positivistischen Ideologie. Jedoch gibt es, darf es in der Denkform kein Problem geben, dass keiner Lösung zuzuführen ist. Es darf kein Problem geben, zu dem nicht mindestens ein Experte weiß, wie man es aufhebt. Das ist die Welt, in der ich existiere. Das macht den Stolz von Experten aus. Das macht das völlig unangemessene Ansehen von Experten in der Öffentlichkeit aus. Es ist das Dogma der Unzulässigkeit von Kritik ohne Verbesserungsvorschlag. In der Zeit, wo ich noch manchmal im Radio und Fernsehen war, hatte man davor, vor diesen Fragen, die allermeiste Angst, weil man wusste, entweder ich mache mich jetzt unredlich zum Affen oder ich sage die Wahrheit. Zum Beispiel, man sitzt da so und plaudert über dies und das, und dann sagt einer, ja, Herr Ebermann, wie wollen Sie denn die Arbeitslosigkeit abschaffen? Ne? Und wenn man dann sagt, das weiß ich auch nicht, wieso, das gehört doch zum System, ich glaube ihr, das wächst. Da hat man nichts gesagt. Wenn man aber sozusagen eine Palette von Investitionsentscheidungen und Straßenbau und Infrastruktur und ABM und sowas runterplappert, hat man gelogen. Also die bürgerliche Gesellschaft adelt den Experten, weil in ihrer Ideologie, die mit dem Positivismus der Aufklärung zu tun hat, es kein Problem geben darf, dass keiner Lösung zuzuführen ist. Darauf basiert die Apologetik gegenüber dem Experten, der ja wirklich angesehensten Figur der bürgerlichen Gesellschaft, die stehen ja im Ansehen wesentlich höher als zum Beispiel Politiker. Sowieso im Moment höher als Banker, das weiß jeder, aber wesentlich höher als Politiker. Ich würde sogar sagen, die vorhandene Sehnsucht nach Abschaffung der bürgerlichen Demokratie, die ja nicht viele Vorzüge hat, sondern eigentlich nur das beste Instrument zur Betonierung der Klassengesellschaft ist. Aber die Angriffe gegen die bürgerliche Demokratie, die Sehnsüchte nach ihrer Abschaffung, spiegeln sich in der manifester werdenden Forderung nach Expertenregierung. Es ist wahnsinnig eigentlich so, wie für jemanden, sagen wir mal, der jetzt illusionär an Wirkungsweise, an Antagonismen, an Debatten, an Artikulation von Interessen und sowas die Vorzüge der bürgerlichen Demokratie geknüpft hat, jetzt gut finden soll, wer da Italien regiert oder wer da Griechenland regiert. Das ist der Mythos, da muss man Fachmann ran, der weiß, wie das geht. Ne? Es geht also um dieses Bewusstsein, dann, wenn etwas nicht flutscht, wenn eine krisenhafte Stockung auftritt, sowohl im meinetwegen ursächlich kommunalen als auch im weltpolitischen, dann muss es dingfest machbar sein, wer was falsch gemacht hat. Die überragende Bedeutung der Figur der Niete in Nadelstreifen ist Ausdruck dieser Ideologie. Jeder weiß, wenn irgendein Betrieb Pleite macht, muss da Niete in Nadelstreifen an der Spitze gestanden haben. Konzeptionelle Fehler, Innovationen übersehen, falsche Produktpalette und sowas. Also der schlichte Gedanke, dass aus der Bundesliga immer zwei absteigen, auch wenn keiner was falsch macht, ist offensichtlich sozusagen auf die Formation der kapitalistischen Gesellschaft unübertragbar. Weil man das ja beim Fußball auch immer denkt, die beiden, die absteigen, da müssen ja furchtbare Fehler gemacht worden sein, sonst wird es ja keiner absteigen. Gefährlicher als die Figur der Niete im Nadelstreifen ist selbstverständlich die moralische Zuweisung von Stockungen. Also selbstverständlich solche Kategorien wie Gier sind, weil antisemitisch vergiftet, viel gefährlicher bei Niete in Nadelstreifen, würde ich immer noch mit August Bebel sagen, das ist ein legitimes Argument des dummen August. Das befördert keine Erkenntnis, aber macht einen auch nicht wirklich zu schaffen. Also komme ich jetzt, dies vorweg gesagt, zum Schluss, zu der unhintergehbaren Tatsachen kapitalistischer Produktionsweise. Sie heben auf, beziehungsweise machen unrückholbar. Unrückholbar, was man als Charakteristika des keynesianischen Zeitalters, des rheinischen Kapitalismus bezeichnen könnte. Also im Kern hatte der Kapitalismus mal etwas real im Angebot. Die Entsagung, die diese Produktionsweise notwendig braucht im Produktionsprozess, findet Kompensation oder Entschädigung durch wachsende konsumtive Möglichkeiten und durch eine gewisse Portion sozialer Sicherheit. Das Bewusstsein, dass das mal jedenfalls zeitweise eine Realität war, die prolongiert wurde auf den Gedanken, das geht jetzt immer so weiter, das wird jetzt immer so sein, spiegelte sich in Deutschland, zum Beispiel der 70er Jahre, im Auslachen der Arbeiterklassen, die vermeintlich ihre Wirtschaft kaputt streikten, die durch ihre klassenkämpferischen Aktivitäten sozusagen sich ins eigene Fleisch schnitten oder sich selbst verunmöglichten, ein größeres Stück vom Kuchen des gesamtwirtschaftlichen Geschehens abzubekommen. Also in diesem schon damals so widerlichen Auslachen von Italienern und Franzosen. Der spöttische Blick des deutschen Proletariats auf die großen Kämpfe, zum Beispiel in Turin oder in der italienischen Arbeiterklasse, hatte zum Hintergrund, dass es eine tatsächliche Entschädigung von Entsagung, Demütigung, Triebunterdrückung gab durch wachsende konsumtive Möglichkeiten, und genau das ist eben die Hölle. In der ersten Hälfte der 90er Jahre kamen die Strategen der Herrschaft in Deutschland zu der Auffassung, selbstverständlich begünstigt durch das Ende des real existierenden Sozialismus. Man könne die unteren Schichten der Gesellschaft schröpfen, ohne das, was bis dahin als das große Plus der deutschen Wirtschaft galt, neben ihrer Produktivität, also ohne den sozialen Frieden zu gefährden. Bis dahin war die Faustregel, Ausfalltage durch Streiks kosten oder schmälern unseren expansiven Drang mehr, als die auch durch nicht stattgefunden habende Kämpfe zugebilligte Gratifikation im Verhältnis dazu bewirkt. Und plötzlich sagen diese wichtigsten Repräsentanten, das glauben wir nicht mehr. Der soziale Friede wird nicht gefährdet, wenn wir sowas wie Lohnabbau oder wie wir es nennen wollen, betreiben. Es stimmte, 1993 haben tatsächlich 81% der Deutschen der These zugestimmt, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Und wer das zu Protokoll gibt, sowas ist die subjektive Seite, der ist verloren und hinter dem auslaufenden Modell Deutschland stand eine objektive Tendenz. Kapitalistische Akkumulation, also der Zwang zur permanenten Anhäufung von Werten, dehnt den Kapitalstock im Verhältnis zur lebendigen Arbeit so lange aus, bis die angeschwollene Kapitalmasse die Grenzprofitabilität sinken lässt. Aus diesem Zusammenhang kann kein Keynesianer rauskommen. Das bedeutet dann, das fixe Kapital wirft immer mühsamer die angestrebte Profitrate ab. Oder sagen wir es nochmal volkswirtschaftlich, es kann sich nicht mehr ausreichend verzinsen. Natürlich relativiert sich das manchmal oder kann sich relativieren, wenn aus den Arbeitskräften durch Rationalisierung, technische Verfeinerung ein Mehrwert herausgepresst wird, der latent oder absolut dieses Problem kompensiert. In den Worten von Paul Mattig, der hier unter Vernachlässigung ihrer je spezifischen Ausformung alle Krisentheorie zusammenfasst, besteht in diesen Übereinstimmungen darin, dass eine ausreichende Expansionsrate von der Profitabilität des Kapitals abhängt. Dass es immer schwieriger wird, angesichts der bereits erreichten Kapitalgröße eine solche Profitabilität aufrechtzuerhalten und dass die Stagnation der Wirtschaft nur durch eine Verbesserung der Profitabilität beendet werden kann. Dies ist unhintergehbar. Gelingt das nicht? Und ab einem bestimmten Zeitpunkt war das so. Hat man es tatsächlich mit sinkenden Wachstumsraten, mit Akkumulationsstockungen, mit Pleiten zu tun? Flüchtet zwangsläufig, im ersten Zug zwangsläufig, flüchtet ein großer Teil des erwirtschafteten Kapitals in die scheinbar risikolosere und lukrativere Finanzanlage. Dadurch entstehen diese berühmt-berüchtigten Blasen, von denen wir ja wissen, dass sie wertbereinigt werden müssen, also zu platzen haben. Wenn nur das geschieht, verliert die Menschheit kein Reichtum. Da springen nur ein paar Anleger aus dem Fenster. Es kommt zur sogenannten Bankenkrise, deren Rettung bis zu einem Punkt kostspielig werden kann, dass diese Rettung sogar die handlungsmächtigsten Subjekte des Weltgeschehens, also die Staaten, in die Bedrohung bringen können. Das ist die Struktur. Viel zu mechanisch, viel zu einfach, viel zu unlustig, alle Details zu erläutern. Das ist der strukturelle Grund dessen, was man jetzt Krise nennt. Das ist natürlich hier von mir alles zu kurz, zu mechanisch und so angedeutet, aber und die Sanierung der Profitrate in der materiellen Produktion, also durch Kapitalzerschlagung, durch Verlagerung von Teilen der Produktion in Niedriglohnregionen und durch Veränderung des Proporzes von konstantem Kapital und lebendiger Arbeit. Also die Herstellung einer günstigeren organischen Zusammensetzung des Kapitals ist elementare Voraussetzung, dass nach Krise überhaupt wieder so etwas, ich benutze nochmal aus Spaß die betriebswirtschaftlich-volkswirtschaftlichen Begriffe, so etwas wie Aufschwung stattfinden kann. Ein Teil dieses Problems, das sich ja schon vor dem gestellt hat, also die Notwendigkeit der Veränderung der organischen Zusammensetzung des Kapitals, das heißt ein größerer Anteil von Vernutzung menschlicher Arbeitskraft im Verhältnis zu dem, was man in Fabrik und Maschinenpark und Infrastruktur und so weiter steckt, hat stattgefunden und hat eine große, aus deutscher Sicht krisenverschiebende Wirkung durch die vielen Sachen, die nach Osteuropa ausgelagert wurden. Natürlich hat eine unglaublich billigere Arbeitskraft das konstante Kapital bedient und belebt durch diese Möglichkeit. In den ersten Jahren hatten wir solche Statistiken, wo man sagte, die Möbelproduktion in Deutschland wird berechnet mit, ich glaube, damals sagte man 36 Mark pro Arbeitsstunde und die in der Slowakei oder in Tschechien mit 3,50 Mark. Dass man damit eine andere organische Zusammensetzung des Kapitals ökonomisch plausibilisieren kann, dass also das Einzige, was man ausbeuten kann, und das ist die menschliche Arbeitskraft oder die wahre Arbeitskraft und nicht das konstante Kapital, sozusagen mehr eingesogen wurde in den Prozess der Produktion, ohne dass das hier so aussah, weil es sich um Outsourcing handelte, hat krisenverschiebend gewirkt. Das Kapital muss also immer neue Ressourcen menschlicher Arbeitskraft in seinen Verwertungsprozess einsaugen und es muss die technische Entwicklung der Produktivkräfte und die technische Entwicklung der Produktivkräfte führt gleichzeitig dazu, dass jedenfalls in den Zentren des produktiven Kapitals die Menschen produktiver werden und dadurch ein wachsender Teil auf absehbare Zeit nicht mehr für die Mehrwertproduktion benötigt wird. Das ist unhintergehbar. Die Arbeitslosigkeit hört in diesem Moment auf, ein temporäres Problem zu sein, also Bestechung des Proletariats oder Schwächung des Proletariats durch die Existenz einer Reservearmee. Und verwandelt sich in eine strukturelle. Und nun kommt das, was ich mit dem Keynesianismus, was der Keynesianismus in diesem Zusammenhang unhintergehbar nicht außer Kraft setzen kann. Das damit verbundene Schlüsselproblem. Dazu zitiere ich nochmal Paul Mattig, weil in der Polemik gegen Keynes ist er sozusagen mein Säulenheiliger. Er schreibt: Der Kapitalismus muss sich seinen Opfern widmen. Das ist eine schlechte Formulierung, weil hier mit Opfern ist die aus dem Produktionsprozess ausgeschiedenen gemeint. Die anderen sind ja auch Opfer, aber das lassen wir ihn jetzt mal durchgehen. Also er schreibt, der Kapitalismus muss sich seinen Opfern widmen, damit sie stillhalten. Aber das System wird diese Verluste nur tragen, wenn sie durch steigende Arbeitsproduktivität kompensiert werden. Wenn der Produktivitätszuwachs selbst zu ausgedehnter und anhaltender Arbeitslosigkeit führt, nützt er nichts mehr. Die durch ihn entstehenden Profite würden von den Kosten der Erhaltung der nicht produktiven Bevölkerung aufgezehrt. Das Kapital hörte auf, als Kapital zu fungieren. Da müsst ihr nachlesen, wenn ich jetzt irgendwie an euch vorbei oder dieses Abstraktionsniveau war zu hoch oder sowas. Wenn, ich sage es nochmal in den schlichten Worten, Der erwirtschaftete Profit, den man durch Sanierung der Profitrate manchmal bewerkstelligen kann, durch veränderte organische Zusammensetzung des Kapitals, durch Outsourcing, durch mehr Belebung des gesamtkapitalistischen Geschehens durch menschliche Arbeitskraft, dazu führt, dass diejenigen, die dadurch strukturell arbeitslos werden, aber dennoch versorgt werden, gibt es die tendenzielle Möglichkeit, nicht die heute eintreten, sondern die tendenzielle Möglichkeit, dass die Versorgung derer, dieser Leute, den Gesamtprofit auffrisst. Und ein Kapitalismus ohne Profit hört auf zu existieren. Das ist der Gedanke, ich habe es jetzt nochmal stotternd gesagt. Also es geht wirklich nicht darum festzustellen, das ist jetzt so oder das ist morgen so oder sowas. Sondern es geht um die Feststellung, dass die Senkung der Kosten nicht produktiver im Sinne der Profitwirtschaft eine Existenzbedingung für zukünftige Kapitalakkumulation ist. Und in unmittelbarer Weise eine Bedingung oder eine Notwendigkeit der Behauptung in der Weltmarktkonkurrenz. Auch die Senkung der Kosten der lebendigen Arbeit und die Kosten der Alimentation der nicht produktiven. Man kann also, das ist ja irgendwie der Gehalt dessen, was ich hier referiere, man kann sagen, dass, und das ist dann richtig, das ganze System ist irre. Wenn sozusagen Produktivitätszuwachs zur garantierten Notwendigkeit der Verarmung führt, das kann man sagen, das ganze System ist irre. Man kann auch das Ganze als das Falsche bezeichnen und sowas. Aber man kann ganz konkret nicht bezweifeln, dass Recht hat, wer als Wirtschaftsweiser oder etablierter Politiker oder ideologische Fernsehnase zum Ausdruck bringt, ohne die negativen Reformen, nennen wir es einfach mal jetzt Agenda 2010, um Begriff dafür zu haben, ist ja viel mehr. Ohne die negativen Reformen hätte Deutschland nie die siegreiche Stellung auf dem Weltmarkt erringen können, die es jetzt hat. Es gibt keinen Widerspruch gegen diese These, der möglich ist. Man kann sagen, das ist ja scheußlich, wenn es so ist. Aber es gibt keinen Widerspruch, dass jede Berechnung, die also behauptet, eigentlich sei doch Geld genug da, ne, so, solche Flachnasen wie Professor Schui oder so, und überhaupt sei es auch aus Sicht des Kapitals oder eines relevanten Kapitalsektors doch viel besser, die Kaufkraft zu stärken und den Konsum zu fördern, lügt. Und lügt besonders, wenn er die heutige Exportquote in seinen eigenen Berechnungen als Konstante setzt. Keynesianismus setzt fast immer. Guckt euch diese Programme der Linkspartei oder so an. Setzt sozusagen bestimmte Dinge als gegeben, als Konstante. Und darauf kommen dann die Berechnungen. Dass aber sozusagen die halb freiwillig angenommene Opferbereitschaft des deutschen Proletariats und der Rentner und derer, die man alimentiert, ohne dass sie wirtschaftend sind, dazu geführt hat, dass andere erst niederkonkurriert werden konnten, dass also die heutige Exportquote die wichtigste Variable der deutschen Stellung auf dem Weltmarkt ist, wird meistens verschwiegen. Stellen wir uns mal, und zwar nur bewusst und ganz mechanisch und ganz idealtypisch vor, auf dem Weltmarkt konkurrierten, um das zu vereinfachen, meinetwegen nur zwei mächtige Nationen. Ich will das so nackt machen, wie es geht. Die sich durch Gleichheit auszeichnen in folgenden Punkten. Gleiche Produktivität. Ungefähr natürlich. Gleiche Infrastruktur. Gleiche fachliche Qualität und Disziplin der Arbeitskräfte. Dafür nötig gleiche Ausbildungssysteme und Bildungseinrichtungen. Gleiche Maschinenlaufzeiten. Vielleicht habt ihr gelesen, wie explosionsartig Wochenende und Sonntag und Nachtarbeit in den letzten 10 Jahren gestiegen ist, da kriegt man ein Gefühl dafür, was Rentabilität und Maschinenlaufzeit miteinander zu tun haben. Und was Nachtschicht in Menschen anrichtet, wissen ja all diejenigen, die darüber mal gelesen haben. Und einiges mehr. Also ich will damit sagen, auch ungefähr gleichgünstige organische Zusammensetzung des Kapitals. Zweifelsfrei ist diese Zusammensetzung in China heute günstiger als in Deutschland. Aber ich wollte ein Beispiel haben. Wer würde bei der Gleichsetzung dieser wichtigsten Faktoren der Weltmarktkonkurrenz siegen und wer würde verlieren? Wer billigere Löhne zahlen muss und wer seine Nichtproduktiven weniger alimentiert, also das Durchfüttern zum Beispiel in familiäre Beziehungen verlagert. Und wer den Sektor gering hält oder sogar ausmerzt, der un- oder unterprofitables Kapital subventioniert, wäre der Sieger in diesem etwas mechanischen Beispiel. Wer also den geringsten Abzug von der Profitmasse verursacht? Denn der Abzug von der Profitmasse ist ja sehr häufig nicht nur sozusagen die Alimentierung der nicht mehr Produktiven oder nie Produktiven, sondern der Abzug von der Profitmasse geschieht ja immer auch, wenn der Staatssektor Sachen aus dem Wirtschaftsgeschehen rausnimmt und diese für nicht notwendig profitabel erklärt. Wir sprechen also vom Gesamtprofit in einer staatlich verfassten Volkswirtschaft, in einer nationalen Ökonomie. Dieser Gesamtprofit erfährt Abzug durch jene Werte, die an den Staat abgeführt werden, ob sie verausgabt werden durch Schuldentilgung oder durch Zinszahlung, ob sie verausgabt werden durch Armenversorgung, den Gesundheitsapparat, wo er noch staatlich bezuschusst ist, ob das durch Renten geschieht, durch subventionierte Schwimmbäder, Bibliotheken, teilstaatliche Einrichtungen wie Bahn, Post und, als sie das noch waren, oder Müllabfuhr, soweit diese staatlich, kommunal oder von diesem bezuschusst sind, Kulturbetriebe und so weiter. Auch die Alimentierung von Betrieben oder Wirtschaftssektoren, die sich sonst nicht am Markt halten könnten, ist Abzug vom Gesamtprofit. Bedenken wir weiter das Sozialprodukt oder denken wir an dieser Stelle nochmal, bedenken wir weiter kurz vor Schluss, das Sozialprodukt kann nur akkumuliert oder konsumiert werden. Was konsumiert wird, ist weg. Der Proporz ist entscheidend, er ist eine Schlüsselfrage zur relativen Bewältigung des tendenziellen Falls der Profitrate und der Weltmarktkonkurrenz. Ein letztes Zitat von Paul Maddick. Auch im Kapitalismus muss für den Konsum produziert werden, aber bevor produziert wird, muss das grüne Licht der Gewinnträchtigkeit aufleuchten. Die effektive Nachfrage setzt sich aus einer Nachfrage nach Konsumgütern und einer Nachfrage nach Produktionsgütern zusammen. Die Relation zwischen den beiden zeigt an, ob die Profitabilität des Kapitals steigt oder fällt. Die Kapitalakkumulation impliziert ein Sinken des Konsums im Verhältnis zum schneller wachsenden Kapital. Das ist durch keinen Keynesianismus hintergehbar. Das ist sozusagen überhaupt keine Behauptung zur, wie soll ich sagen, Marx sagt ja manchmal naturgesetzlich, es ist immer ein bisschen falsch, wenn er das sagt, aber das war ein bisschen weit damals die naturgesetzliche Wissenschaft so hoch im Kurs. Also ich sage es jetzt auch, das ist keine Behauptung einer zwanghaften oder naturgesetzlichen Tendenz zur absoluten Verelendung. Aber die konsumierende Seite kann immer nur die Folge, der zweite Schritt der Kapitalakkumulation sein. Das ist der ganze Irrsinn des Gedankens, lass uns doch erstmal Konsumtiv-Kaufkraft stärken. Konsumtiv-Kaufkraft stärken ist aus der Sicht einer theoretischen Betrachtung des Kapitalismus ungefähr so irre, als wenn man sagen würde, wir haben jetzt gerade ein Absatzproblem an Lebensmitteln, lass uns die doch nach Afrika verschenken. In der Substanz ist das beides gleich mit Kapitalismus unvereinbar. Fließt die keynesianische Maßnahme zur Abwendung der Krise, also die antizyklische Maßnahme, in konsumtiv versorgende Maßnahmen, senkt sie den Durchschnittsprofit. Kurbelt die Staatsaktion die Nachfrage nach Investitionsgütern oder Infrastruktur an, verwendet sie aber anderswo erzielte Profite zur Alimentation der so geschaffenen, zur Bezuschussung, zur Subventionierung der so geschaffenen Sektoren, dann steigt die Staatsschuld und ist immer auch Ausdruck einer Umverteilung in nicht weltmarktkonkurrenzfähige Sektoren, die Abzug sind. Ich fasse zusammen. Der Keynesianismus, der Heilung verspricht, kann praktisch den großen Knall nur hinauszögern, der dann umso heftiger sich entladen muss, je stärker die keynesianischen Maßnahmen zwischenzeitlich die für die laufende Sanierung des Kapitalbetriebs notwendigen Korrekturen aufgeschoben haben. Und je umfassender oder voluminöser der nicht profitable Staatssektor durch die Regulierungspolitik aufgebläht wurde, desto notwendiger kommt die krisenhafte Entladung, sozusagen der Crash, die Bereinigung, als nicht mehr kontrollierbarer Vorgang daher. Das alles hatte in zurückliegenden Zeiträumen keine oder jedenfalls nicht die so prägnante Wirkungskraft, wie ich sie eben geschildert habe. Warum nicht? Die unangefochtene Überlegenheit der Produktivität kapitalistischer Zentren, zum Beispiel Deutschlands in der Welt, war eine völlig andere. Das Diktat der Terms of Trade zum Beispiel. Das lockere Wissen darüber, dass man alle 5 Jahre weniger in die sogenannte dritte Welt oder Peripherie liefern muss, um das gleiche Quantum Rohstoffe dafür zu erhalten, ist natürlich ein großes Gegengewicht gewesen. Die Benutzung ganzer Teile der Welt als Absatzmarkt und Rohstofflieferant bei diesem Wandel in den Terms of Trade ist natürlich ein sehr milderndes Ding gewesen. Und natürlich die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs und die kapitalistische Reproduktion funktioniert bekanntlich am besten, wenn viel Zerstörtes wieder aufzubauen ist. Und natürlich hat einen ähnlichen Effekt der Sanierung des Profits durch die Deindustrialisierung im ehemals realsozialistischen Raum. Also wenn ihr euch mal vergegenwärtigt, was dafür konkurrierende, aber nicht konkurrenzfähige Produktionskapazitäten zerschlagen wurden, so ermöglicht das schon mal eine Rettung über 15 Jahre. Aber die Sachverhalte, die diese Sonderstellung ermöglicht haben, ich sag's mal, die sozusagen den keynesianischen Traum, der Jan Mieser ist, wie ich eingangs sagte, ermöglicht haben, sind nicht mehr in der Welt. Mir scheint es klug, überhaupt nicht von einer Weltwirtschaftskrise der Ökonomie oder gar einer finalen Krise, was ja immer Quatsch ist, des kapitalistischen Weltsystems zu sprechen, solange der empirische Tatbestand besteht, dass die kapitalistische Produktionsweise Jahr für Jahr mehr Lohnarbeit in ihren Prozess einsaucht. Es ist eine wahnsinnig bornierte Sicht, sozusagen jetzt mal nach Spanien zu gucken oder womöglich nach Griechenland. Jedes Jahr zählt die Zahl nach Millionen derer, die zum ersten Mal in Lohnarbeit oder in materielle Produktion oder in industrielle Produktionsweise eingesaugt werden. In diesen Größenordnungen mehr. Es ist also keine Krise, die man in der allgemeinen Metapher fassen könnte, sondern eine Verschiebung von Konkurrenzsituationen. Wenn wir die unterschiedlichen Wachstumsraten ernst nehmen, zwischen auf der einen Seite, was wollen wir nehmen, China, Indien, Brasilien, Indonesien, vielleicht zu Saudi-Arabien, ist jetzt egal, ob ich einen vergessen habe, und den alten hyperbevorteilten klassischen Industrienationen mit ihrer Dominanz. Nehmen wir diese Unterschiede in den Wachstumsraten ernst, dann müssen wir sie begreifen als Ausdruck einer Tatsache. Im Prozess der technologischen Aufholens, das heute noch kein absolutes ist, durch zum Beispiel China, Indien, Brasilien und sowas, findet sich dort eine günstigere organische Zusammensetzung des Kapitals, ermöglicht durch die unglaublich im Vergleich zu den kapitalistischen Zentren billige wahre Arbeitskraft und gemessen wiederum an den Zentren kein System von Versorgung der Nichtproduktiven und eine unheimlich schwächer in Fingerhutgröße ausgebaute Organisation von Staatsausgaben, sagen wir, für Kultur und was hier alles so selbstverständlich und semi-selbstverständlich und ein bisschen abgebaut wird oder massiv abgebaut wird. Also wir haben dort eine viel günstigere organische Zusammensetzung des Kapitals und jetzt unheimlich viele Verzicht oder Nichterfüllen von staatlichen Ausgaben, von Kultur über Bildung bis Gesundheit und so weiter. Deshalb sind sie von den Problemen, die ich geschildert habe, relativ weniger betroffen. Das ist meine Bilanz. Wenn das ungefähr stimmt, was ich gesagt habe, wird es keinen relevanten, politisch wirkmächtigen Keynesianismus in den Schlüsselstaaten, nennen wir es mal die alten, produktiv überlegenen imperialistischen Metropolen geben können. Die sogenannten Hoffnungsträger, wie etwa der neue französische Staatspräsident, der irgend so eine Rhetorik macht zum Thema, man darf nicht nur sparen, man muss auch Wachstum oder also was wirklich Dummwichs ist, wird dieses nicht machen. Es geht nicht darum, was ich von seinen Postulaten halte. Er wird es ebenso wenig machen können, wie zum Beispiel Mitterrand seine damaligen Versprechungen einhalten konnte. Es geht nicht in der Weltmarktkonkurrenz und bei dem Problem der organischen Zusammensetzung des Kapitals. Es wird sich beschränken müssen auf irgendwas Symbolisches. Alle Minister verdienen 25% weniger. Kann man machen, man kann auch machen, heute muss der Adel mal mitmachen, ganz Berlin ist heute Eintopf. Oder sowas, das kann man machen. Aber in der Substanz wird es keinen praktizierten Staatskeynesianismus geben und geben können. Ich glaube, ein ganz gutes Indiz ist auch immer dafür, dass, wo die Linkspartei regiert, das alles auch nicht ist. Also nun kann man sagen, es ist ja nur Länderebene, Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern oder wo die so mit rumgekrabbelt sind. Aber es muss in dem Moment erlöschen, wo sozusagen eine Annäherung an die Pflichten des ideellen Gesamtkapitalisten, von dem ich ja sagte, dass er nicht immer ganz richtig handeln muss, hinkommt, eintritt. Der Neoliberalismus ist in gewisser Weise auch Reflex auf die Krise des Keynesianismus. Ich meine das jetzt gar nicht, als da waren die Guten und haben die Bösen sie abgelöst. Sondern es ist doch so furchtbar gleichgültig, wenn man die Geschichte Großbritanniens anguckt, ob Thatcher oder Blair regiert hat. Es ist furchtbar gleichgültig, ob in Spanien die sozialistische Regierung, die sich ja so ein bisschen keynesianistisch versucht hat und ein paar antikatholische Modernisierungen durchgeführt hat, abgelöst wird durch die Konservativen. Es ist egal, ob Nea Demokratia oder PASOK in Griechenland den Ministerpräsidenten oder die stärkere Fraktion in der Regierung stellt. Es geht nicht. Das ist tatsächlich, auch wenn das Wort schrecklich ist, ein so mächtiger Tatbestand, sagt Frank, der letztlich so trivial ist wie die Feststellung, man las das ja gerade, dass im Moment prognostiziert wird, dass in den nächsten 5 Jahren die Zahl der Hungernden und Verhungernden in der Welt sich verdoppeln wird. Es ist gleichzeitig ein ungeheurer Tatbestand und ich mache sowas gar nicht so gerne in meinen Ausführungen nennen, weil dann das ist dann immer so, als könne man von dem Moment an keine analytische Distanz und verzweifelten Sarkasmus mehr pflegen. Aber die Verdoppelung der Hungernden und Hungertoten unter diesen Bedingungen ist insofern, also solange die kapitalistische Welt kapitalistisch verfasst ist, entlang ungefähr dessen, was ich referiert habe, ein unverhinderbarer Tatbestand. Er hat nichts mit der menschlichen Güte von Kapitalfraktionen und Staatsführern zu tun. Ich will also damit zum Schluss sowas sagen. Es ist nicht die Schmähung des Graduellen oder wie man so manchmal gegen solche Leute wie unser eins gesagt hat, er will sich wohl die Finger nicht schmutzig machen mit dem reformistischen Alltag. Er will wohl lieber Überflieger sein. Das lässt sich ja alles ganz gut sagen, aber wir sind hier im täglichen Kampf zugange und sowas. Ich sage das noch, ich habe dieses mit den Hungertoten, die unverhinderbar sind, aus einem einzigen Grund gesagt. Selbst wenn man seine Ansprüche enorm minimiert, selbst wenn die ganze erste Hälfte dessen, was ich da gesagt habe mit Keynesianismus, ist eine Epoche millionenfach ungelebten Lebens. Wenn man das nicht glaubt, dann sind diese Tatsachen so gestrickt, dass sozusagen das Postulat der Notwendigkeit des Kommunismus keine wohlfeile Phrase ist, sondern irgendwie daraus erwächst, dass mir nichts anderes einfällt, um das zu verhindern, wenn ich redlich darüber nachdenke. Die Welt ist voller Experten, die sagen, sie haben den Trick, wie das verhindert werden kann. Aber denkt einfach mal daran, vor 10 Jahren hat die UNO mit allen progressiven und regressiven Regierungen beschlossen, sie will die Zahl der Hungernden innerhalb von 15 Jahren halbieren. Dann vergeht dieser Zeitraum oder geht zu Ende. Und diese Institution, also nicht so irgendwie so ein negatorischer Miesmacher wie ich, gibt zu Protokoll, sie wird sich verdoppeln. Es ist so ungeheuerlich und die Gesetzmäßigkeiten und Notwendigkeiten des Kapitalismus sind so ungeheuerlich, dass diese furchtbare, jetzt kann man irgendwie noch enden mit so Sozialismus oder Barbarei-Rhetorik, das wollte ich nicht, wollte nur sagen, das ist keine Phrase. Es geht nicht darum, ob ich mich sozusagen ein bisschen ärgere, dass Herr Gysi doch immerhin die kleinen Verbesserungen macht und ich nur reden halt oder sowas, sondern es geht darum, dass es keine keynesianische Praxis in Staatsgestalt in den nächsten Jahren gehen wird. Ja, danke, dass ihr mir so lange gefolgt seid. Ja, dann vielen Dank für deinen Vortrag, Thomas. Du hast jetzt ja doch ein bisschen länger als die angekündigten 40 Minuten.